Domian, das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, nun sind wir da. Willkommen bei Domia, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Kleine Verspätung, wir bitten das zu entschuldigen. Schön, dass ihr auch da seid. Freie Themennacht, heute wie immer donnerstags. Also wer gerne mit mir sprechen möchte, 0800 220 5050 oder mailen domian@wdr.de. Mein erster Anruf für heute Nacht heißt live. Und live ist 23. Guten Abend, Domian. Guten Morgen oder guten Abend live. Wie dem auch sei. Ja. Um was geht's? Mein Thema ist mein Fetisch. Nämlich stehe ich auf Windeln. Du stehst auf Windeln? Das ist richtig. Erzähl mal ein bisschen. Ja, also ich trage Inkontinenzprodukte für Erwachsene. Ja. Und das bereitet mir sexuelles Vergnügen. Dummerweise meiner Ex-Freundin nicht. Wir waren 5 Jahre zusammen und die Beziehung ist letztendlich auch daran gescheitert. Ach guck, 5 Jahre zusammen. Wie lange hast du diesen Fetisch schon? Das geht sehr, sehr weit zurück, bis in die Kindheit, dass da gewisse Situationen gab, wo man damit konfrontiert wurde, wo man vielleicht auch musste. Ich war kein Bettnässer, jedoch gab es Situationen, wo einfach durch jüngere Geschwister wir nun im Haus waren und ich mal gezwungen wurde, so gesehen, wenn irgendwas Wichtiges anstand, irgendein wichtiges Essen in der Familie, dass man dann, wenn man Durchfall hatte, einfach sowas abzuziehen hatte. Ach so. Es lag dann viele, viele Jahre brach, bis dann allerdings die... Also die Initialzündung war ganz früh in der Kindheit. Ja, absolut. Und dann lag das eine Weile brach, bis dann die Oma... Die Oma meiner jetzt Ex-Freundin bettlägerig wurde und leider Gottes darauf angewiesen war. Mhm. Und ich dann damit auch wieder in Kontakt kam und mir doch mal da die ein oder andere Windel stibitzt habe und festgestellt habe, oh mein Gott. Ach, dann hast du dir so ein Ding geklaut? Da geht was. Und hast es dir angelegt? Ja, ganz genau. Und was passierte da in dem Moment, als du es angelegt hast? Wie soll man das sagen? Ja, das ist ein unbeschreibliches Gefühl der Geborgenheit. Auch der starken, tiefen Erotik? Ja, das ist es, was es gerade, wenn es in eine Fetischrichtung geht, was da mit beikommt. Es ist also einerseits natürlich einfach, es ist wunderbar gemütlich. Ja. Und zum anderen, das können wahrscheinlich viele Menschen einfach nicht nachvollziehen, wobei es da eine große Szene gibt. Dass es einfach einen unbeschreiblichen erotischen Charakter auch hat. Also ich gehe davon aus, dass jedes Mal, wenn du das Ding anziehst oder anlegst, du eine Erektion hast, bekommst. Bereits beim Anlegen. Das ist korrekt, ja. Wenn du das schon in der Hand hältst und vielleicht auspackst und kurz davor bist, das anzuziehen dann oder die anzuziehen. Genau. Das ist natürlich auch ein bisschen erschwert. Naja, wo und wann trägst du diese Windeln? Die werden jetzt natürlich nicht unbedingt verschenkt. Also man muss da schon ein bisschen Aufwand betreiben, entweder übers Internet oder im Sanitätshaus, um da... Ja genau, die sind auch leicht zugänglich. Ja, schon. Ja. Nur die haben auch ihren Preis. Ja. Und deswegen, es gibt einerseits die Leute, die tragen die einfach 24-7. Und 24-7? Was heißt das? Von morgens bis abends einfach die ganze Zeit. Ach so. Da gibt es Leute, die haben sich da so rein vertieft, die tun es einfach den ganzen Tag und die ganze Nacht. Zum Beispiel du jetzt in diesem Moment, während wir reden, hast du eine Windel an? Das ist korrekt, ja. Hast du? Hast du nur eine Windel an und sonst nichts? Nee, ich trage darüber normale Straßenkleidung. Ach so, du hast eine Windel an und eine Jeans drüber oder irgendeine Hose drüber? Ja, genau. Ah ja, also wie oft in der Woche ziehst du sie an? Wenn ich genug verfügbar habe, eigentlich jeden Tag. Ja. Was machst du beruflich? Ich war Student bis zum letzten Semester. Das ging Ende Februar aus und bin jetzt auf ALG 2. Ich plane eine Existenzgründung. Ah ja. Also das heißt, während des Studiums, wenn du in die Uni gegangen bist, hattest du die Sachen auch an? Ja, es ist auch furchtbar praktisch. Ja, praktisch. Wenn man da einfach mal 2 Stunden in der Vorlesung sitzt und alle rennen dauernd raus. Also du pieselst da rein? Ja, aber das ist auch die Grenze. Die Grenze, also das große Geschäft wird da nicht reingemacht? Nee. Das ist nicht mein Ding. Aber wenn du da reinpieselst, ich habe das noch nicht so erlebt, aber ich stelle mir vor, dass das nur gerade nicht so ein schönes Gefühl ist, dann so eine nasse Pappe da unten zu haben, oder? Genau das ist das Seltsame. Wenn man da irgendwo ein Gefühl für hat, ist es ein wirklich wunderbares Gefühl. Ach so. Oder saugt das so intelligent auf, dass man das gar nicht fühlt, dass es dann nass und feucht ist? Ja, es gibt mittlerweile wirklich Hightech-Produkte. Man riecht nichts, man fühlt nichts, es ist einfach trocken. Ja. Wird wohl ein bisschen dicker und es ist halt diese nette, feuchte Wärme. Und wenn man da irgendwie ein Faible für hat, dann ist das echt eine schöne Sache. Aber die Grenze ist auf jeden Fall, also rein koten würdest du nicht in die Windel? Ausprobiert und nicht gefallen. Warum? Das ist eine gute Frage. Wie soll man das sagen? Hast du dich ja ein bisschen vor dir... Das Gefühl der Defekation ist dann doch schon ganz interessant. Allerdings, wenn das denn passiert ist, ist das doch schon, da hat man seine Moralvorstellung. Verstehe, also da ist die Grenze dann erreicht, auch die ästhetische Grenze, wo du sagst, das muss nicht sein. Genau, das ist völlig individuell. Da gibt es Leute, die mögen es total und jetzt hast du Leute, die mögen es halt wieder nicht. Ja, jetzt hast du mir gerade gesagt, deine 5-jährige Beziehung ist eigentlich daran gescheitert. Das ist richtig, ja. Wann hast du denn, im wievielten Jahr eurer Beziehung hast du deiner Freundin das denn gestanden, dass du auf Windeln stehst? Es gab im Vorfeld schon einige Outings, was andere Fetische angeht, zum Beispiel Richtung Damenwäsche und so Geschichten. Achso, da bist du auch versiert. Ja, genau. Ja, natürlich, klar. Also so Damenfeinstrumpfhosen. Also, sowas kommt selten allein. Das ist meistens etwas breiter gefächert. Strumpfhosen jetzt weniger. Sondern vielleicht ein paar Stichworte über weiterhin. Auf was stehst du sonst noch so? Wie soll man das sagen? Ich habe zum Beispiel eine Abneigung gegen Strings. Ich mag alles, was irgendwie den Hintern bedeckt. Eine Abneigung? Ja. Das ist eine Abneigung. Man kann sogar so weit sagen, dass mich Strings zum Beispiel abtören. Okay, was tönt dich denn an? Was hast du denn noch außer diesem Windel noch für einen Fetisch? Ja, zum Beispiel halt Darmwäsche, was den Hintern bedeckt. Normale Slips. Mhm. Das allerdings, da ich bisexuell bin, auch in der Herrenrichtung, also Boxer geben mir zum Beispiel überhaupt nichts. Ja. Das ist dann auch schon eher diese Slip-Richtung. Kann es auch schon mal sein, dass du einen BH anziehst? Gelegentlich, ja. Gelegentlich. Im Moment nicht. Jetzt gerade nicht, nee. Nein. Ja, gut. Aber du hast einige so bei dir im Schrank liegen. Das ist richtig. Ja. So, aber jetzt noch mit dem Outing bei deiner Freundin. Wie lange hast du es geheim gehalten? Ihr wart 5 Jahre zusammen. Wie viele Jahre hast du es geheim gehalten? Man kann grob sagen, vor 2 Jahren, also relativ frisch getrennt, also nach 3 Jahren, hat sie es das erste Mal tatsächlich bemerkt, dann auch versucht zu ignorieren. Sie war wahrscheinlich geschockt, oder? Ja, sie war schon einiges gewohnt von mir, aber... Durch die diversen anderen Dinge. Ja, das ist dann doch irgendwie so ein bisschen über ihr Dogma gefahren. Mhm. Ich habe auch versucht, ihr das näher zu bringen, ihr das zu erklären, aber da gab es einfach überhaupt gar keine Chance. Das hat auch mit dem... Letztendlich live. Mit Vollmachen nichts zu tun. Sie finden jetzt einfach die Tatsache eklig und das finde ich das Schlimme, dass sie sich überhaupt gar nicht darauf einlässt. Also letztendlich kann man ja auch nicht erklären. Du kannst uns das so nett wiederum beschreiben, wie du es gerade im Moment auch tust, aber im Sinne von nachvollziehen kann man es natürlich nicht. Jemand, der nicht so drauf ist. Erklären kann man es wohl. Sogar für Leute, die es jetzt wahrscheinlich, die da weniger versiert sind. Das Problem ist, dass du kannst häufig Sachen, die einfach tief in der Kindheit anfangen. Ja, natürlich, klar. Aber letztendlich kannst du mir auch nicht erklären, ich verlange es auch gar nicht von dir, warum es dich geil macht, wenn du eine Windel anlegst. Das muss man einfach so als Außenstehender hinnehmen. Das ist halt so bei dir. Ja, das Warum, das steht für mich selbst eigentlich auch im Raum. Also... genau nachvollziehen, das ist so eine Geschichte. Das ist ja auch... Ich weiß nicht, ob man das überhaupt möchte. Nee, das muss man ja vielleicht gar nicht machen. Fakt ist jedenfalls, es gibt diese Befriedigung und es ist auch schön, das zu benutzen. Onanierst du denn auch in die Windel rein? Ja. Ja. Jedes Mal, wenn du... Ist das so der Höhepunkt des Windeltragens, dann zum Schluss da hinein zu onanieren? Das ist genau, ja, genau. Ja. Da gibt es... verschiedene Leute, die es verschieden praktizieren. Für mich ist das eher so eine Masturbationsgeschichte. Also ich tue es halt nicht jeden Tag und jede Nacht. Mhm. So viele Leute gibt es dann wohl auch. Ja. Aber bei mir ist das einfach, es ist schon mehr als ein Masturbationshilfsmittel. Das ist tatsächlich ein echter Fetisch. Ja, so, nochmal zu deiner Freundin. Das führte dann zu solchen Diskrepanzen und Auseinandersetzungen, dass sie gesagt hat, irgendwann, ich kann mit dir nicht zusammen sein. Das befremdet mich zu sehr. Ganz genau, ja. Und jetzt bist du solo. Jetzt bin ich solo. Und suchst eine Freundin, die das mitmacht. Das wäre natürlich super. Oder die es zumindest toleriert. Die es mitmacht, wäre natürlich der Knaller für dich, ne? Das wäre der absolute. Würdest du dich denn auch scharf machen, wenn du eine Frau finden würdest, die auch selbst auf Windeln steht und du sie dann quasi windeln könntest oder sie dich? Wäre das ein Ding? Ja, gerade dieser Prozess des Wickelns ist, wenn denn tatsächlich zwei Partner dran beteiligt sind, eine ganz tolle Sache. Ja. Es ist natürlich schon irgendwo ein ganz, ganz großer Wunsch. Nur solche Leute findet man halt selten. Es gibt diverse Communities im Internet, aber... Ich wollte gerade sagen, es gibt doch eigentlich... Ich habe ja in dieser Sendung auch schon öfters mit... Schräge Vögel unterwegs. Ja, ja, klar. Aber ich habe hier auch schon oft mit Windelfetischisten gesprochen und habe für mich so den Eindruck, dass die Szene doch relativ... Also relativ groß ist, vielleicht auch nicht so riesengroß, aber dass es da schon... Dass es keine so eine extreme Minderheit ist. Ich würde es nicht mal als Minderheit bezeichnen. So, siehst du. Leute, wenn man mal irgendwie da in Kontakt kommt, das sind Bankiers, das sind... Ja, ja. Aus den besten Kreisen. Wer weiß, wer von unseren Politikern Windeln heimlich trägt, während die eine Bundestagsrede halten. Auch gerade das stelle ich mir sogar ganz interessant vor. Man weiß es nicht. Also es kann doch sein, dass es nicht der Fall ist. Aber oder vielleicht der ein oder andere Sänger oder Schauspieler oder sowas. Also ich bin kein Windelfetischist, das sage ich ganz offen. Ja, das ist ja auch kein Fun, ja. Eben das eine. Also Live, du bist auf Frauensuche oder könntest auch ein Mann sein? Sowohl als auch. Achso, also du bist richtig so 50-50 bi. Ja, genau. Das ist sehr praktisch. Das heißt, du könntest dich auch in einen Mann verlieben, das ist nicht nur eine sexuelle Attraktion. Das war lange Zeit schwierig, aber mittlerweile würde ich tatsächlich sagen, das kann passieren, ja. Ja, na gut, dann probier's mal aus. Mit 23 ist das ja alles noch... möglich, dass... Wird ja ein bisschen älter und lässt sich da seine eigenen Vorstellungen und Einstellungen. So, mein Lieber, das war interessant, mit dir gesprochen zu haben. Ja. Dann wünsche ich viel Spaß weiterhin und auf, dass du jemanden findest, mit dem du diese Leidenschaft teilen kannst. Ja, danke schön. Alles Gute. Schönen Abend. Tschüss Live, ciao. 0800 220 5050, unsere Nummer. Wenn ihr anrufen wollt, müsst ihr diese Nummer wählen, 0800 220 5050 oder mailen. Und jetzt bin ich verbunden mit Frank und Frank ist 43. Hallo Frank. Hallo. Frank, um was geht's bei dir? Ja, um das Thema von gestern. Ah. Und zwar Lkw-Fahrer. Lkw-Fahrer, genau. Nicht Trucker. Nicht halt, das habe ich gestern wirklich gelernt. Ich dachte immer, das wäre so ganz, ganz so Usus bei euch, das zu sagen. Bist du ein Lkw-Fahrer? Ich bin Lkw-Fahrer, ja. Ja. Und was ich eigentlich erzählen wollte, war, dass ich letztes Jahr im März einen sehr schweren Verkehrsunfall hatte. Und ich hatte einen Schwertransport mit 25 Meter langen Stahlträgern. Den du gefahren bist? Den ich gefahren habe, ja. Und ich war insgesamt 25 Meter lang, also waren keine 25 Meter langen Stahlträger. Ja. Und ich war nachts unterwegs auf einer Landstraße bei Bautzen an der polnischen Grenze unten. Ja. Und dann hat Gegenverkehr und hat einer überholt, obwohl ich entgegenkam. Mhm. Und man macht automatisch, man weicht aus. Ich bin im Straßengraben gelandet. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Sag mal, damit ich es richtig verstehe. An diesem Unfall hattest du keine Schuld. Es kam dir jemand entgegen. Ja, genau. Es kam dir jemand, das war eine Landstraße. Ja, ja. Und Oststraße, jetzt nichts gegen Ostdeutschland, aber Oststraße ziemlich schmal und da hat jemand ein Überholmanöver gewagt auf der anderen Seite? Ja, obwohl nur 70 erlaubt war. Ist der mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren? Ja. Und dann? Was das Tragische für mich war, dass ich, das Ende vom Stahlträger hat das war ein kleiner Golf, hat den zermatscht. Dadurch, dass ich da ausgewichen bin, bin ich rüber, der ist noch den er überholen wollte, ist noch vorbeigekommen, aber da ich ja 25 Meter lang war, ist mein Heck rüber auf die andere Straßenseite und hat den zermatscht. Der Mann ist dabei gestorben. Ist das gekippt an dein Auto? Ich bin im Straßengang, ich habe mich einmal überschlagen, ja. Und quasi und die Stahlträger oder ein Stahlträger ist auf diesen Golffahrer draufgefallen? Nee. Beim Ausweichen ist mein Heck ich habe ja dann lenkbare Hinterachse. Ja. Und dann ist mein Heck hinten rum und hat direkt den Golf von der Straße gekriegt quasi. Und der Mann ist dabei gestorben. Ich selbst, ich weiß nur noch, dass ich gedacht habe, oh Scheiße. Und dann bin ich mit dem Kopf gegen die Scheibe von meiner Fahrertür geknallt und von dort an weiß ich nichts mehr. Und dann war ich, 3 Tage war ich im Koma, ich hatte Hirnschwellungen. Ach so. Und sonst Gott sei Dank nur Prellungen. Und also du warst dann nicht schwer verletzt? Ja, also ich war 3 Tage im Koma. Ja, immerhin, das ist ja nur auch dann schon schlimm. Ja, doch, das war schon heftig, aber die Zeit danach, das war für mich wesentlich schlimmer. Dann bist du aufgewacht und wusstest im ersten Moment gar nicht, was los ist. Ja, das überhaupt nicht. Und dann kam die Polizei und hat mich zum Unfallhergang befragt und so weiter. Hat die Polizei dir dann auch erzählt, dass dein Mensch gestorben ist? Das haben sie mir. Und das dann war für mich ich habe einen Menschen umgebracht. Also für mich selbst war das Gefühl, ich habe den umgebracht. Ja. Ich war so am Überlegen, hätte ich draufgehalten, was wäre passiert? Dann wäre es wahrscheinlich noch schlimmer, kann es ja nicht kommen. Also, gut, viel schlimmer. Kann ich, aber wer weiß, was passiert wäre. Ich meine, das war ein neuer Golf, der hätte Airbag gehabt, vielleicht, aber... Naja, aber du hast ja intuitiv das Richtige getan, du hast das versucht auszuweichen, ne? Ja, das macht man automatisch. Das macht man automatisch, denkt, ja klar. Man denkt so oft in vielen Situationen, wenn sowas passiert, dann mache ich das und das. Man macht aber intuitiv, macht man... Glaube ich, das Falsche eigentlich. Aber die Polizei hat ja dann am Krankenbett sofort auch erklärt, dass du nicht... dass du keine Schuld hast. Ja, das, weil es gab ja noch andere Zeugen, er hat erstes Mal die Fahrerin von einem anderen Fahrzeug. Also das war völlig indiskutabel, das war völlig klar, da wurde gar nicht drüber diskutiert. Das dann. Ja, aber ich war dann so fertig, anschließend ein halbes Jahr war ich dann noch in psychiatrischer und psychologischer Behandlung. So heftig hat es sich ja. Ja, aber das war für mich absolut heftig. Ich habe am Anfang habe ich mich nicht mal getraut, irgendwie in den Bus einzusteigen. Wie lange warst du da schon Auto gefahren bis voriges Jahr? Ich bin schon, LKW-Fahrer bin ich jetzt seit 12 Jahren. Seit 12 Jahren. Und bislang, bis zu diesem Unfall, war alles gut gelaufen? Mal eine leichte Schramme oder so, was immer mal passiert, wenn man tausende von Kilometern pro Woche unterwegs ist. Ist denn dieser Mann, dieser Golffahrer, ist der sofort verstorben am Unfallort? Der ist sofort gestorben am Unfallort. Hast du von den Angehörigen irgendwann mal was gehört oder mit jemandem mal gesprochen? Da kam auch seine Frau und der hatte auch einen großen, also einen erwachsenen Sohn, der 20-jährige Sohn, die kamen dann auch zu mir, haben mich besucht. Ja. Und die haben aber mir keine Vorwürfe gemacht oder so, die haben sich bei mir quasi entschuldigt, dass ihr Mann so einen Mist gemacht hat, ja. Ja. So, dann hat es sich aber so umgehauen, dass du dann noch so lange in Behandlung sein musstest. Ja. Das Ganze war, du hast gesagt, im März letzten Jahres, also ein gutes Jahr jetzt her. Ja. Wie ist es heute? Wie geht's dir heute? Heute, also in manchen Situationen bekomme ich noch Schweißausbrüche, aber sonst ist alles in Ordnung. Also, Fährst du wieder Auto? Ich sitze jetzt im LKW. Achso, du sitzt im LKW, ja. Und mein Psychiater ist ein guter Bekannter von meinem jetzigen Chef. Ja. Und der hat mich dann so langsam wieder ans LKW, also quasi an den LKW dran gekriegt. So mit erstmal nur mitfahren und dann später mal alleine fahren. Und jetzt bin ich seit Oktober letzten Jahr bin ich wieder am Fahren. Fährst du jetzt, wenn du dich selbst jetzt beobachtest, fährst du heute anders als vor dem Unfall? Auf Landstraßen auf jeden Fall. Also irgendwie, sobald ich irgendwo einen Blinker sehe oder so, dann runter vom Gas. Anstatt 60 dann nur noch 50, und wenn die hinter mir kann, ist mir egal. Ja. Wobei so ein Unfall, wie du ihn geschildert hast, da kann man sich ja nicht vorschützen. Das geht nicht. Das geht wirklich nicht. Nee. Es gibt so wahnsinnige Situationen, die ich auch schon erlebt habe, wo es dann gut gegangen ist, wo man denkt, wie kann ein Mensch in dieser Situation überholen? Das ist doch purer Selbstmord. Es sind auch, wenn ich auf der Autobahn fahre, wenn ich das sehe, also die PKW-Fahrer, wie die einen manchmal schneiden, ich wiege 40 Tonnen, wenn ich voll beladen bin. Und die bremsen einen einfach mal so aus. Da denke ich manchmal, seid ihr verrückt, ihr wisst nicht, was ihr da tut. Also da wäre ein bisschen mehr Rücksichtnahme von den Pkw-Fahrern ja schon. Sicherlich, aber auch von der anderen Seite, ne? Ja, es gibt auch sehr krasse Lkw-Fahrer, wo man denkt, mein Gott, wie kann der sowas machen? Ja, das geht genauso. Ich bin halt so, wenn ich jetzt hier an der Ausfahrt, ich habe Platz, ich kann rüberfahren, dann mache ich Platz. Ja. Dass die Pkw-Fahrer gemütlich quasi auf die Autobahn fahren können. Ich bin ein sehr rücksichtsvoller Fahrer. Und wenn ich dann sehe, wie die Pkw-Fahrer da mit uns manchmal umgehen, oder auch andere Lkw-Fahrerkollegen gibt's auch, da wird man auch ausgebremst, aber... Ich würde dich mal gerne fragen, das haben wir gestern gar nicht erörtert, wo du nun ein Fachmann bist. Es gibt ja die Diskussion, auch in Deutschland diese Super-LKWs einzuführen, die, ich weiß nicht, wie lang die doppelt so lang sein werden. Die sind 25 Meter lang und dürfen 60 Tonnen wiegen. Genau. Was hältst du davon? Ich finde das eine sehr gute Sache. Dann wären weniger LKWs auf der Straße. Meinst du wirklich? Oder wären dann einfach nur noch mehr von diesen Super-LKWs auf der Straße? Nee, weil ich kann ja die Hälfte mehr laden, als ich jetzt laden kann. Also das heißt, mir als Pkw-Fahrer wird da Angst und Bange, wenn ich diese wahnsinnigen Geschosse dann mir vorstelle auf der Autobahn. Dann fahr mal nach Holland. Da fahren eine ganze Menge von denen rum. Ah, ja. Und das ist eigentlich nichts anderes, nur die sind halt 7 Meter länger. Das ist so wie ich jetzt, ich habe einen Sattelzug und dann ist noch ein Anhänger da hinten dran. Und mehr ist es nicht. Du bist gerade unterwegs, wo bist du im Moment? Ich bin im Moment stehe ich vor der Ausfahrt Kamenberg. Auf der Art. Und wo geht's noch hin? Nach Dortmund. Nach Dortmund. Und wann ist Feierabend? Morgen, ich habe erst angefangen, ich meine morgen früh so um 10 Uhr. Ach so, fährst du auch immer nachts? Wir hatten ja gestern Ich bin nur nachts unterwegs, ja. Immer nachts, das ist natürlich auch eine harte Sache, ne? Ja, wenn man nachts sich grün ist, wenn man dran grün ist, ist das eine schöne Sache. Bist du verheiratet? Ja, das ist andere Lkw-Fahrerproblem. Genau. Ich bin jetzt, im September werde ich zum zweiten Mal schieden. Ja, also, und du meinst, das hängt damit zusammen mit dem Beruf? Das erste Mal auf jeden Fall, das zweite Mal, sie war einfach zu jung. Ach so. Also nicht unbedingt, aber... Wie jung war sie denn? Du bist 25. Ja. Also jetzt 26. Ja, das ist natürlich ein... Aber das hat eigentlich nichts mit dem Lkw-Fahren zu tun, weil ich war ja jeden Tag zu Hause. So Frank, jetzt wünsche ich dir wirklich allzeit gute Fahrt, dass dir nichts mehr passiert und dass du weiterhin die Sache gut verarbeitest, von der du gerade gesprochen hast. Alles Gute wünsche ich dir. Und ich hätte auch gerne ein Autogramm von dir und ich muss auch sagen, super Sendung, ich höre dich jede Nacht. Dankeschön, sehr nett von dir. Danke fürs Kompliment. Wir rufen dich gleich nochmal an wegen der Anschrift. Jo, danke. Tschüss Frank, ciao. Tschüss. 0800 220 5050. Herzlich willkommen, sage ich zu Jürgen. 35. Hallo Jürgen. Hallo Domian. Ja, hallo Jürgen. Was ist dein Thema, Jürgen? Ja, mein Thema ist auch nicht so nett. Ich bin an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt. Also das war 2005, im September 2005. Ja. Das war auch mehr eine Zufallsdiagnose. Ich habe das so gemerkt, dass ich so hin und wieder dann leichte Krämpfe hatte, aber das war wirklich nichts Tragisches, sondern ich dachte, okay, ich gehe mal zum Arzt, lass das abklären und so. Und habe dann auch den Schlauch geschluckt und auch ein Histo so gemacht worden. Also histologische Untersuchung des Gewebes? Genau, vom Magen, genau vom Gewebe war alles okay, aber gleichzeitig wurde auch ein Ultraschall gemacht. Und da stand dann drauf Pankreas Ausrufezeichen. Das war natürlich zuerst mal seltsam. Was stand da drauf? Pankreas, also Bauchspeicheldrüsen, Krebs, Ausrufezeichen, also da stimmt irgendwas nicht. Aber man konnte das näher dann auch nicht irgendwie dann sehen. Mhm. Aufgrund dessen sagte mein Arzt dann CT. Mhm. Da wurde ich schon leicht etwas kribbelig, ich konnte mir aber überhaupt nicht vorstellen. Ich bin selbst Krankenpfleger und ich kenne mich ja selbst aus und mit gewissen Diagnosen halt, konnte mir einfach nicht vorstellen, dass so was ist. Also habe mich da auch noch nicht verrückt gemacht, ging dann dorthin. Ja. Das Ergebnis Raumvolumen und so und sollte in 2 Monaten wiederkommen. Dann sagte mein Arzt, Gott sei Dank. Du sagst, genau, ich muss dich unterbrechen, wegen der Fachbegriffe, das Ergebnis also, Raumvolumen, was heißt das? Ja, Raumvolumen ist einfach eine Vergrößerung. Also der Schilddrüse und ein Anzeichen, dass da irgendwas nicht stimmt. Der Bauchspeicheldrüse. Genau, aber eine richtige Diagnose war es in dem Sinne auch noch nicht. Also da stand in dem Bericht drin, in 2 Monaten sollte ich das nochmal machen. Da sagte mein Arzt, nee, also auf keinen Fall, also jetzt gleich MRT. Gut, wie die Sache ja meistens ist, wenn man Kassenpatient ist, kriegt man nicht so schnell einen Termin für MRT. So, aber da war ich ja auch relativ schlau vorgegangen, gelbe Seiten geguckt und irgendwann habe ich aber auch gesagt, ich bin Privatpatient. Mhm. Und als ich dann hingegangen bin, ach sorry, da haben sie irgendwie sich vertan oder so, konnten sie mich auch nicht mehr wegschicken. Guter so Trick. Ich dann nur 5 Tage warten. Also das ist übrigens ein Tipp, also wenn man mal sowas hat. Ja, und okay, bei und der Untersuchung ist es dann herausgekommen? Genau, und bei der Untersuchung stand es dann fest. Also das war im Jahre 2005. September 2005. September 2005. Da sagt dir jemand, du bist Krankenpfleger und kannst das ermessen, was das bedeutet. Du hast Bauchspeicheldrüsenkrebs. Ja, das Schlimme ist ja eigentlich daran, dass mir das so in dem Sinne ja keiner gesagt hat. Ich bin dorthin gegangen, habe dann die Papiere nächsten Tag abgeholt und die Unterlagen und es war ja alles offen und da war halt ein Zettel drin. Und den habe ich natürlich, ich bin jetzt erstmal raus ins Auto, habe den ausgepackt und habe zuerst mal geguckt, was da jetzt drin stand und dann hat mich der Schlag getroffen. Mhm. Also das war denn so viel, also da wusste ich gleich, also das ist das Todesurteil eigentlich. Ja, also lass uns mal einen Schritt nach heute hin machen. Jetzt sind 3-4 Jahre vergangen. Wie geht es dir erstmal aktuell heute? Ja, zuerst mal habe ich das Ganze überlebt, sonst würde ich ja mit dir nicht fressen. Also das ist normalerweise nicht so. Also ganz wenige eigentlich, die diese Chancen haben, um das zu überleben, weil viele versterben ja eigentlich innerhalb von dem ersten Jahr. Das ist ein sehr aggressiver Krebs, ne? Ja, ist wirklich einer der schlimmsten. Wie fühlst du dich denn jetzt heute? Zum Beispiel jetzt in diesem Moment? Ja, auf jeden Fall ganz anders als früher. Also ich habe halt einfach immer noch diese Probleme, dass ich tierische Schmerzen hatte, die ich vorher nicht hatte. Mhm. Folge der OP. Was hat man operiert? Das nennt sich Whipple-OP. Also die Bauchspeicheldrüse ist nicht ganz raus, sondern nur der Kopf. Mhm. Gott sei Dank. Also das ist schon mal gut, weil sonst wäre ich auch insulinpflichtig. Ja. Aber dann der Zwölffingerdarm, die Gallenblase, ein Stück vom Magen und das übrige Lymphgewebe, was so alles dazu hat. Und das wird dann halt wieder so. Also ein großer chirurgischer Eingriff. Ja, wann ist der gemacht worden bei dir? Der war am 22. September 2005. 2005? Ja, das sind jetzt fast 4 Jahre. Mhm. Dass die Operation auch schon dann gleich 2005 war. Dennoch hast du heute starke Schmerzen. Liegen diese Schmerzen, sind das Nachwirkungen von dieser Operation oder sind das neue Tumorschmerzen? Also gut, im Moment frage ich mich, sie sind stärker geworden und im Moment sitze ich natürlich wieder so ein bisschen auf glühenden Kohlen. Aber das ist auch wieder ein anderes Thema, beziehungsweise halt Gesundheitsreform. Ich bin zuerst in Hilfe ins Krankenhaus, dort wo ich auch operiert worden bin. Da mache ich auch immer meine Kontrollen, habe gesagt, es hat sich was verändert, ich bin stärker geworden, irgendwas stimmt da ja wahrscheinlich nicht. Dann wurde aufgrund dessen zuerst mal ein Blutbild gemacht, keine Entzündungshärte irgendwo zu sehen. Gut, ob da ein Tumor wechselt, das sieht man natürlich nicht beim Blutbild. Kann man das denn im Moment sagen, ob neue Tumore da sind bei dir? Ich gehe eher davon, also ich hoffe natürlich da, aber ich glaube eher nicht. Ja. Also ich hätte dann im Krankenhaus bleiben müssen, stationär nur wegen einem CT. Und das fand ich ziemlich albern. Gut, ich habe jetzt sowieso Kontrolluntersuchungen mal am 11.06. Kann man sagen, Jürgen, dass du trotz aller Traurigkeit der Vorkommnisse doch großes Glück gehabt hast? Riesengroßes Glück. Riesengroßes Glück. Mhm. Ja, also es sind nur 5% oder so. Von den Erkrankten überleben nur 5%? Ja, genau. Hat man die Chance, dass das ganz geheilt wird? Ja, also ganz geheilt, das ist, man hat halt immer das Risiko, trägt man immer. Also es gibt halt Fälle oder auch Statistiken, die dann noch 20 Jahre dann oder 25 Jahre gut damit leben können. Aber es ist halt auch sehr vage, weil von Brustkrebs zum Beispiel hört man sehr viel. Mhm. So, und von Bauchspeicheldrüsenkrebs hört man nur dann, wenn die Leute verstorben sind, Prominente. Patrick Swayze hat das, glaube ich, auch. Bitte? Ich glaube, Patrick Swayze ist auch daran erkrankt. Das weiß ich jetzt nicht. Und der letzte war Pavarotti, ne? Also, Genau. Und ich glaube, die älteren Leute werden sich erinnern, Hans ja auch im Coolen Kampf. Großer Entertainer der Nachkriegszeit hatte das auch, ist auch daran gestorben. Was hat denn das, du bist ein junger Mann, als du die Diagnose bekommen hast, wie hat das dein Leben verändert? Ja, massiv. Also zuerst mal dachte ich, dass ich nicht überlebe und habe dann halt alles abgeschlossen. Was macht man mit dieser wahnsinnigen Angst, die dann wahrscheinlich in einem losbricht? Das sehr schwierig. Also zuerst mal steht man ganz alleine da. Also es kann nicht wirklich jemand helfen. Die Ärzte sind ganz nüchtern, also als man Schnupfen hat. Mhm. Also das hat mich sehr erstaunt. Also nicht alle, manche gucken nur noch und dann sieht man natürlich, was los ist. Also man weiß es ja auch selber. Warst du ganz auf dich alleine gestellt oder gab es irgendeinen nahen Menschen, der dir wirklich sehr... Ja, gute Freunde, also zwei gute Freunde. Partnerin hast du nicht? Das war vom halben Jahr, also ich bin schwul und das war vom halben Jahr davor, wo das zu Ende ging. Das war auch sehr traurig für mich halt, weil ich da wirklich sehr verliebt war. Achso, vor der Diagnose ging das zu Ende? Also vor dieser Sache. Vor der Sache, ja. Vor der Sache. Und ein halbes Jahr zuvor ist dann halt auch der Einzige, den ich auch in der Familie hatte, das war die Oma. Mhm. Die ist dann verstorben, die habe ich auch in den Tod begleitet. Und dann kam das noch dazu. Oh also, also es war eigentlich viel. Ich hatte noch nie ein einfaches Leben gehabt. Und ich habe mich aber gut durchgekämpft. Aber dass ich das dann noch bekomme, das war für mich so... Das glaube ich. Richtige Ohrfeige, das war so hart. Und jetzt mein aktuelles Problem ist ganz einfach, durch diese Schmerzmittel, das sind ja Opiate und sehr hochdosiert, verändert sich ja auch sehr viel. Also ich bin immer müde, bin fertig. Ich bekomme jetzt auch eine teilweise Erwerbsminderungsrente, sie wollten mich voll berenten, das habe ich aber abgelehnt. Lass mich mal irgendwas fragen, Jürgen. Wenn du sagst, und wir wollen es wirklich von Herzen hoffen, dass keine neuen Tumore da sind, woher rühren die Schmerzen, wo die Operation so lange zurückliegt? Das habe ich auch immer gefragt. Das hat mich ja dann auch immer so unsicher gemacht und so fertig gemacht, weil ich es auch nicht so verstehen konnte. Andererseits doch wieder, weil das ein schwerer Eintritt hier war. Mhm. Und gerade in den Weichteilen. Und das sind einfach Vernarbungen halt. Das ist Narbengewebe. Und das ist normal, dass das so lange anhält? Ja, das kann ein Leben lang so sein. Jetzt. Ja. Also man kann das nur versuchen zu mildern, wenn man Techniken anwendet oder so, dass man vielleicht nicht so viel von diesen Schmerzen vernehmen muss. Verstehe. Aber es ist halt schwierig. Und nochmal operieren, nur wegen Narbengewebe, ist natürlich macht man nicht. Nein, natürlich nicht. So, du sagst, du bist teilverrentet, habe ich das richtig verstanden gerade? Ja, genau. Ich bin teilverrentet, sie wollten mich voll verrenten, das habe ich abgelehnt, weil finanziell wäre ich voll ins Loch gefallen. Ja. Ich hatte machst du denn beruflich noch was? Ja, also ich bin im öffentlichen Dienst, Gott sei Dank, da auch tätig gewesen, eigentlich immer noch. Ja. Und bist du auch als Krankenpfleger noch aktiv im Moment? Im Moment gar nicht. Also ich bin jetzt wieder seit fast einem Jahr jetzt wieder krank. Ich hatte versucht, fast ein Jahr. Die Arbeitskollegen hatten natürlich alle hinter mir gestanden, aber mit so einer Dröhnung arbeiten zu gehen und dann so fertig. Ich habe mir so gedacht, ich schaffe das. Nee, das schafft man nicht. Krankenpfleger ist ja nun wirklich ein sehr schwerer Beruf, ein körperlich anstrengender Beruf. Und das kann man sicher nicht machen, wenn man selbst so angeschlagen ist. Genau, Mensch. Auch einfach psychisch, das ist auch schwer, da irgendwie weiterzumachen. Ja, das will ich auch nicht mehr. Ja. Aber ich habe eventuell die Möglichkeit, da im öffentlichen Dienst irgendwie was anderes zu machen für halbtags. Aber das hat andere Schwierigkeiten, wie der restlich BAT und alles mögliche. Also Jürgen, ich gratuliere dir erstmal, dass die letzten Jahre so gut über die Bühne gelaufen sind bei dir. Und dass du lebst, dass du es bisher geschafft hast. Ja, das ist eine tolle Sache. Da bin ich auch froh, aber andererseits ist das Leben, hat sich das so krass für mich verändert, weil ich einfach keinen Zugang so richtig mehr zum Leben finde, weil das Leben zieht eigentlich immer so an mir vorbei und ich versuche da auch in eine Klinik zu kommen, eine Reha, und das scheitert dann irgendwie dann an Kosten und das wird abgelehnt und so. Aber du hast schon noch einen Freundeskreis um dich herum, sagst du, ne? Ja, der hat sich aber auch natürlich krass verändert. Ja. Also viele Freunde okay, jetzt bin ich operiert und jetzt lebe ich halt. Das ist wieder gut, Blinddarm. Das ist natürlich nicht so, ne? Also, Jürgen. Dennoch ist es toll, dass es dir so geht, wie es dir jetzt geht. Sonst, wie gesagt, wie du gerade schon gesagt hast, würden wir uns gar nicht unterhalten. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass nichts mehr auftritt. Und von ganzem Herzen und vor allen Dingen, dass auch dann die Schmerzen sich doch allmählich verändern und weniger werden. Und dass du irgendwo Ich hätte eine Frage, und zwar Selbsthilfegruppen. Ja. Vielleicht wird es ja irgendjemand, also es ist ja ganz schwierig, also mit dieser Krebs also auch Leute zu finden in meinem Alter. Ah, ja. Das kann ruhig 10 Jahre plus sein. Wo wohnst du denn? Auch Minus sowieso in Berlin. In Berlin, na, das ist doch wahrscheinlich gar kein Problem. Also liebe Berliner Zuschauer, wer da sich angesprochen fühlt und auch dieselbe Erkrankung hatte oder hat und vielleicht auch in dem Alter ungefähr so ist wie Jürgen ist 35, wenn ihr mit ihm Kontakt haben wollt, mailt uns und wir reichen den Kontakt dann sehr gerne weiter. So machen wir es, Jürgen. Das wäre natürlich super. Ja, das machen wir sehr gerne und dir wünsche ich alles Gute von Herzen. Okay, vielen Dank, Domian. Ja, mein Lieber, schönen Gruß nach Berlin. Ja. Tschüss. Danke. Tschüss. Hallo Antonia, 40 Jahre alt. Ja, hallo. Hallo Antonia. Ja. Was ist dein Thema? Missbrauch. Missbrauch? Ja. Ich wurde als Kind von meinen Brüdern missbraucht. Von Brüdern, also von mehreren gleich. Ja, von zwei Brüdern. Ja. Also wir waren so 5 Jungen, 4 Mädchen zu Hause. 5 Jungen und 4 Mädchen? Ja, aber einer davon, von den 5 Jungs, war schwul, der andere war im Behindertenheim und der andere war noch sehr klein. Mhm. So, also 2 Stück, die halt zu Hause jetzt so lebten. In welchem Alter ist das passiert? Wie alt warst du? Ich war 7. Ist das über einen längeren Zeitraum passiert? Ja. Wie lange? Ja, bis ich 16, 17 wurde. So lange? Ja. Und bei meiner... Lass mich fragen. Wie viel älter waren oder sind die Brüder als du? Als du damals 7 warst, wie alt waren die Brüder? 16. Und? 17, also 16, 17, 18 so. Ja. Das heißt, als du dann 16 warst, waren das erwachsene Männer und die haben das immer noch gemacht? Das weiß ich nicht. Die haben geheiratet, haben auch Kinder gekriegt. Nein, die haben es ja mit dir noch gemacht, wenn du sagst, dass... wo die dann geheiratet haben, wo die dann älter waren. Wo ich 16, 17 war, da haben die sich dann verheiratet. Mhm. So, und dann haben die auch Kinder gekriegt, wo ich mich dann halt auch sehr viele Gedanken drüber gemacht habe, dass die das nicht an ihren Kindern machen. Ja. Ja. Es gab noch eine Schwester, sagst du, ne? Ja, zwei. Zwei die Schwestern, haben, so genau. Waren die jünger als du? Ja, die eine war ein Jahr jünger wie ich. Mhm. Ja, und die andere, die war ein paar Jahre jünger wie ich, die war die jüngste Schwester. Haben die das mit den anderen Schwestern auch gemacht? Ja, die andere hat sich vor 3 Jahren das Leben genommen, deswegen. Da war ich dabei. Ich habe mit 7 Jahren, ich wurde festgehalten und musste zugucken, wie meine Brüder sich an ihr vergehen und danach an mich. Und ich gebe mir eigentlich die Schuld dafür, dass ich ihr nicht helfen konnte. Aber du konntest ja nicht, du warst ja ein Kind, man hat dich festgehalten. Ja, aber... Und so ist das auch letztes Jahr. Meine Schwester rief letztes Jahr an, die Jüngste, auf der Arbeit und sagte zu mir, ich solle ihr doch helfen. Und ich sage, ich kann nicht, ich muss arbeiten. Und dann, ja, am nächsten Tag habe ich dann zu erfahren gekriegt, dass sie sich das Leben genommen hat. Die hat dich von der Arbeit aus angerufen? Die hat mich auf der Arbeit angerufen, ja. Ach so, dich auf der Arbeit angerufen. Hm. Ja. Und hat dafür gesagt, hilf mir. Ja, genau. Und wusstest du da, um was es ging? Ja, sie hatte schon ein paar Mal bei mir angerufen und gesagt, hier, helf mir. Und ich wollte eigentlich mit diesem Thema abschließen. Also das heißt, ihr Frauen, also ihr habt über dieses Thema schon öfter gesprochen? Ja, genau. Hm. Wir wollten aber auch nicht jetzt das alles nochmal auffrischen und so. Und bei mir ist das jetzt halt wieder hochgekommen, nachdem halt meine Geschwister sich das Leben genommen haben. Hm. Sag mal, Antonia, eure Eltern damals, haben die überhaupt gar nichts mitbekommen? Doch, wir haben es denen erzählt. Und die meinten aber, wir sollen das vergessen, wir wohnen in einem Dorf. Wie alt warst du, als du es deinen Eltern erzählt hast? Ja, so 9, 10. Da war schon viel passiert, als du es ausgesprochen hattest. Ja. Und dann haben die Eltern gesagt, ja, nicht weiter drüber sprechen. Und die Eltern haben nicht einen scharfen Blick auf die Jungs gehabt? Nee, gar nichts. Und wo meine Schwester, die ein Jahr jünger ist, sich das Leben genommen hatte, da rief meine Mutter an zu mir und sagte eiskalt, deine Schwester hat sich gerade versucht, das Leben zu nehmen. Und ich habe dann aufgelegt und dann rief sie zurück und meinte, wieso legst du auf? Und dann habe ich erstmal gesagt, wieso sie nicht begreift, warum, weshalb, weswegen sie das getan hat. Mhm. Und dann meinte sie nur darauf, sie sollen das doch vergessen, das ist doch gewesen. Wie alt war deine Schwester, als sie sich das Leben genommen hat, die jüngere Schwester, die ganz junge? Die war 32. Und die andere Schwester, jetzt die, von der du gerade die dich auf der Arbeit angerufen hat? Na, die war letztes Jahr, nach 35 war die da. Hm. Leben deine Eltern noch? Ja, aber für mich sind die gestorben. Sowohl der Vater als auch die Mutter haben euch Mädchen nicht ernst genommen, haben das nicht ernst genommen. Nein, gar nicht. Wie denkst du über deine Eltern? Ja. Ich denke eigentlich sehr schlecht über meine Eltern. Sehr schlecht. Für mich, also ich habe auch dann, um aus dieser Misere rauszukommen, hatte ich geheiratet, obwohl ich diesen Mann eigentlich gar nicht liebte, aber ich hatte ihn lieben gelernt. Und seine Eltern waren für mich Eltern, weil aber dann kam dieselbe Situation dann halt auch in der Ehe vor. Das heißt, er meinte, da wurde auch Sex gezwungenermaßen bist du mit diesem Mann noch zusammen? Nein. Ich werde mich scheiden lassen, ja. Sind deine Brüder je zur Rechenschaft gezogen worden? Nein, leider nicht. Leider nicht. Mit wem hast du denn damals, als du dann so Jugendliche warst, mit wem hast du dann zuerst gesprochen? Mit deinen Schwestern? Erstmal gar nichts. Erstmal mit gar keinen. Weil ich wollte auch nicht, ich wollte mir eigentlich das Leben auch nehmen. Ich wollte einfach gar nicht mehr. Ich wollte mit der Männerwelt einfach gar nicht mehr akzeptieren, gar nichts mehr. Und dann wollte ich ins Kloster damit, aber dann hörte ich, dass die Mönche mit den Nonnen dasselbe tun. Und dann habe ich gesagt, nee, also. Ja, das wollen wir hoffen, dass die das nicht tun und dass das nur vielleicht mal vorgekommen ist, aber nicht die Regel ist. Aber egal. Wann hast du es zum ersten Mal dann jemandem Fremden gesagt? Ja, eigentlich erst, wo ich geheiratet hatte. Wie alt warst du da? Ich war 21. Und wem hast du es da gesagt? Ja, mein Ex-Mann. Wie hat der darauf reagiert? Er meinte auch, ich müsse es vergessen, das ist doch gewesen. Wir halten noch mal fest, dass deine älteren Brüder, die damals schon 16 waren, als du 7 warst, dich über viele, viele Jahre sexuell missbraucht haben, dich vergewaltigt haben. So war's. Ja. In steter Regelmäßigkeit. Ja, immer wenn meine Eltern Wochenende weg waren. Die waren jedes Wochenende weg und haben uns dann mit denen alleine gelassen. Die sollten auf uns aufpassen. Wenn du an diese Zeit zurückdenkst, was kommt da zuallererst für ein Gefühl hoch? Wozu ich eigentlich noch auf der Welt bin. Dass die Einzigen, die mich davon abhalten, ist eigentlich meine 3 Kinder. Du hast Kinder. Du hast Kinder mit diesem Mann, von dem du jetzt geschieden bist. Ja, genau. Bist du alleinerziehende Mutter? Nein, die leben leider beim Papa. Ach so. Ja, die haben sich dazu entschieden, weil die sind 19 und 16. Hast du denn dennoch guten Kontakt zu den Kindern? Ja, den Kindern, ja. 3 Kinder, sagst du, 19, 16 und? Ja, Zwillinge, 16. Ach so. Ja. Wissen die von deinem Schicksal, die Kinder? Ja, aber nicht von ihrem Vater. Mhm. Das von meinen Brüdern, ja. Ja. Aber das von ihrem Vater eigentlich nicht, weil die Zwillinge durch eine Vergewaltigung entstanden sind. Ah ja. Also du hast dann nochmal in der Ehe auch nochmal die Hölle nochmal mitgemacht. Ja. Hm. Hast du Kontakt zu deinen Brüdern? Nein. Gar nichts, nein. Gab es damals, als du 21 warst, so in dem Alter, gab es da mal kurzfristig die Überlegung, dass du zusammen mit deinen Schwestern deine Brüder anzeigst? Ja, das war vor, was heißt damals? Das war vor 3 Jahren. Mhm. Nee, stimmt nicht, vor 2. Da wurde ich, ich habe in der Gastronomie gearbeitet, in der Küche. Ja. Und im Service. Und bin dann abends nach Hause. Und da hat man mich überfallen. Und dann bin ich auch zur Polizei. Und dann hatte ich zur Polizei gesagt, nein, nicht schon wieder. Dann meinten die, wieso, was ist denn nicht schon wieder? Mhm. Und dann habe ich denen das erzählt. Ja, und die meinten, dagegen können wir eigentlich jetzt nichts mehr machen, weil das schon verjährt ist. Es mhm. geht nur 30 Jahre lang. Die Brüder haben auch Kinder. Ja. Die jetzt wahrscheinlich schon Erwachsene, auch schon ja. Erwachsene. Das heißt, da kann, man weiß es nicht, können auch schlimme Dinge passiert sein. Ja, genau. Mhm. Antonia, was machst du sonst so in deinem Leben? Bist du berufstätig? Kannst du einem Beruf nachgehen? Du hast gerade was von der Gastronomie erzählt oder bist du viel zu Hause? Ich bin momentan zu Hause, weil ich bin gekündigt worden, also aus wirtschaftlichen Gründen. Und jetzt bin ich momentan eigentlich, ich hatte eine OP hinter mir. Mhm. Und hast du jemals eine professionelle Hilfe gehabt oder in Anspruch genommen? Ja, hatte ich auch, aber das tat immer so weh. Danach war ich also wirklich fix und fertig und das war... Das tat weh, weil der Psychologe oder Psychiater immer gefragt hat? Ja, was heißt gefragt hatte? Da war keine richtige so eine Bezugsperson jetzt für verstehe, mich, wo verstehe. Ich halt... Verstehe. Du bist einfach mit dem Typ nicht warm geworden. Ja, nee, das war eine Frau. Aber eine Frau, ist egal. Du bist mit der nicht warm geworden. Ja, dann, genau. Dann ja. kann man auch nicht über so etwas unfassbar Schlimmes ja. und Intimes sprechen. Da muss man schon Vertrauen haben. Verstehe ich. Ja. Und dass du hier anrufst, sagt mir, dass du schon eigentlich gerne sprechen möchtest. Und auch Hilfe suchst. Ja. Und dann... Ich habe auch jetzt noch das Problem, ich habe nach der Ehe eine Beziehung gehabt. Mhm. So, und habe der Beziehung nach ein paar Wochen auch das erzählt, was mir widerfahren ist. Mhm. Und der hat es auch, war auch eigentlich mitfühlend. Mhm. So, aber kurz danach ist die Beziehung zu Ende gegangen. Ich schätze mal, das war ein Fehler, dass ich ihm das erzählt habe. Das glaube ich nicht, Antonia. Das glaube ich letztendlich nicht. Aber was ich viel noch wichtiger finde, ist, dass du richtige, aber ganz, ganz, ganz fundierte Hilfe von Seiten eines Fachmanns bekommen musst. Das kann kein Mensch alleine schaffen, damit zurechtzukommen, das zu verarbeiten, das einiger, wenn man es überhaupt je verarbeiten kann, aber es einigermaßen ja, zu bewältigen. In irgendeiner Form, das schafft man nicht alleine. Das ist ja unermesslich, was du uns da erzählst. Das kann ja keiner, der das nicht erlebt hat, auch nur ansatzweise erahnen, was du erlebt hast. Das kann keiner erahnen, was für einen Schmerz man dir zugefügt hat. Und was für Schweine deine Brüder sind. Und wie schlecht deine Eltern dich behandelt haben oder euch behandelt haben. Ja, und ich habe dann immer das Problem, wenn ich irgendwo im Café sitze und da sind jetzt zum Beispiel, da sitzt jetzt der Vater mit seinem Kind, egal Tochter oder Sohn, und der Vater sagt, möchte was von dem Kind und das Kind sagt nein. Und das Kind sagt einmal nein, zweimal nein. Da bin ich dann mal aufgestanden und bin zu demjenigen hin und habe gesagt, akzeptieren Sie kein Nein. Mhm. Auch ein Kind sagt nein und dann ist das Nein. Mhm. Aber guck mal, wie sehr du da emotionalisiert bist, wenn du schon durch so eine Szene dann so solche Gefühle hast. Das zeigt ja, wie sehr du damit beschäftigt bist und wie sehr das dein Leben bestimmt. Antonia, ich habe ja leider hier nur so ein gewisses Zeitfenster, in dem ich mit den Menschen reden kann. Aber... Im Hintergrund arbeitet heute eine sehr nette Psychologin, das ist die Sabine. Die hat jetzt dieses Gespräch auch mitgehört. Hm. Mit der möchte ich unbedingt, dass du mit ihr jetzt weitersprichst. Ja. Ich finde das sehr mutig, dass du angerufen hast. Ja, ich höre die Sendung und auch jetzt mit dem, der vor mir dran war, also Wort, das tut mir so weh, was er durchgemacht hat auch. Ja. Weil ich habe selber Gebärmutterhalskrebs gehabt. Ja. Vor 5 Jahren. Und wir werden jetzt mal versuchen, dir eine gute Beratung zu geben im Hintergrund. Ich fände es ganz wichtig, dass du Hilfe kriegst. Sehr gute, fundierte Hilfe. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Danke dir für das Vertrauen, dass du dich hier bei uns geäußert hast. Und wünsche dir wirklich, wirklich ganz, ganz viel Glück. Das hast du nur wirklich verdient nach all dem, was du mitgemacht hast. Ja, danke. Dann legst du bitte auf, Antonia, und Sabine ruft dich gleich an. Okay. Alles Gute, auf Wiederhören. Okay, ich danke dir. Tschüss. Tschüss. So, liebe Leute, mit wem machen wir weiter? Mit Ami oder Amy, stimmt das? Amy, ja, Amy. Hallo. Amy, ja. Die 21 Jahre alt ist. Richtig. Und über was reden wir, Amy? Wir reden darüber, dass ich vor knapp einem halben Jahr erfahren habe, dass meine Mutter eigentlich meine Tante ist. Ach. Die ich da erfahren habe. Dass deine Mutter, bei der du... aufgewachsen ist, wo ich fast 21 Jahre lang dachte, das wäre meine Mutter, eigentlich meine Tante ist. Erklär uns mal, was dahinter steckt. Ja, und zwar, es war eine leibliche Mutter, ist eigentlich auch ein uneheliches Kind meiner Oma und ist mit 13 schwanger geworden, hat mich dann mit 14 bekommen. Deine leibliche Mutter? Richtig, meine leibliche Mutter. Mhm, ja. Und das war halt für meine Oma damals ziemlich viel und ja, weil auch mein Opa kurz zuvor gestorben ist. Mhm. Und dann hat sie sich halt mit meinem leiblichen Opa in Verbindung gesetzt und dann ist meine leibliche Mutter dann zu meinem leiblichen Oma nach Amerika gegangen und ich bin halt hier aufgewachsen bei meiner Tante, weil sich auch meine leibliche Mutter damals nicht in der Lage dazu gefühlt hat, mich aufzuziehen. Achso, und die Tante ist aber eine wirkliche Tante von dir? Richtig. Ist das also eine Schwester von deiner? Halbschwester meiner leiblichen Mutter, Ach so. Aber ist halt wirklich meine Tante so. Und da gibt's auch einen Onkel? Ja, schon, aber die sind halt, ja, mein Vater, wie ich halt dachte und die sind aber geschieden. Achso, die sind geschieden. Also ich fünf bin. Achso, also war die Hauptbezugsperson schon die... Meine Tante, die ja. Tante, sage ich jetzt mal, die Mutter, richtig. Die Muttertante. So. Und meine, Cousine, Schwester. Wie hast du das denn rausgekriegt? Ja, das war letztes Jahr im Dezember. Ich bin eigentlich ganz normal nach der Schule nach Hause gekommen. Ja, und saß auf einmal eine fremde Frau im Wohnzimmer. Meine Mutter sagte halt, ja komm, setz dich mal dazu. Halt dann, diese Frau war halt meine leibliche Mutter, sofort in Tränen aufgebrochen. Als die dich gesehen hat. Richtig. Ja. Und ja, denke ich mal, halt einfach überwältigt, mich dann halt als junge Frau dann wiederzusehen. Ja. Aber da wusstest du doch gar nicht, was los ist. Da sitzt eine fremde Frau, die bricht in Tränen aus und du richtig. Stehst da und weißt gar nicht, was los ist. Richtig. Ich dachte, es wäre irgendjemand gestorben oder so. Es war auf jeden Fall ganz schön überfordert. Ja, und dann hat meine Mutter mir das dann halt Stück für Stück erzählt. Also die Tante-Mutter. Ja, genau, meine Tante-Mutter, ja. Ich bin so nett, aber es ist halt so, wenn man 21 Jahre lang so aufgewachsen ist, ist es halt drin. Die hat dir das denn, deine Tante hat das in Anwesenheit deiner leiblichen Mutter dir erzählt? Genau. Ja, sie hat mir dann gesagt so, ja, Amy, das ist deine Mutter. Und ich dann erstmal, total baff gewesen. Ich so, ja, Schock, wie? Und dann hat sie mir das dann erzählt. Jetzt natürlich im Moment die totale Identitätskrise bei mir ausgebrochen. Das glaube ich. Wie hast du spontan reagiert? Hast du auch geweint? Ne, ich saß da, hab mir das alles nur angehört, bin dann einfach aufgestanden und bin hoch in mein Zimmer gegangen. Hab dann erstmal da gesessen und musste dann natürlich erstmal mir das alles durch den Kopf gehen lassen. Das war natürlich ja schon eine gewaltige Ladung. Absolut. Ja, und dann wieder runtergegangen. Ja, und dann doch mal so ein bisschen geredet. Dann waren natürlich viele Fragen im Kopf, warum, wieso und weshalb. Ja, ich hab's gerade am Anfang auch nicht so ganz kapiert. Hat die Oma deine leibliche Mutter quasi dazu gezwungen, dich abzugeben? Nein, das nicht. Das war, ich habe ja noch eine Cousine, eigentlich große Schwester so. Ja. Und die witzigerweise genauso alt ist wie meine leibliche Mutter. Mhm. Also ja, sogar noch ein paar Monate älter. Ja, und meine Mutter ist aber dann danach, also meine Tante ist danach unfruchtbar geworden, hatte sich aber noch ein zweites Kind gewünscht und hatte quasi alles gepasst wohl damals. Und dann ist deine leibliche Mutter ist nach Amerika gegangen. Genau, direkt nach der Entbindung quasi. Ich habe auch den Namen halt noch von meiner Mutter bekommen. Ja, und ist dann halt zu meinem Opa nach Amerika gegangen. Und wie stehst du heute dazu, dass das damals so gelaufen ist? Ja, ich kann es irgendwo verstehen. Klar, wenn man jetzt heute so aufwächst, man kriegt mit immer mehr junge Mütter. Das ist ja, ich sag mal, es ist heutzutage ja schon mehr oder weniger normal, dass die schon mit 14 schwanger sind, sag ich mal, oder ihr Kind kriegen. Ist deine leibliche Mutter jetzt wieder in Amerika? Die ist im Moment ja in Amerika. Hat mich aber dazu eingeladen, dahin zu gehen. Und bist du so mit allen im Reinen oder gibt es doch irgendwie Vorwürfe, dass du sagst, warum hat meine Tante mir das nicht gesagt oder warum hat die Mutter sich aus Amerika nicht mal ein bisschen früher gemeldet? Ja, bei meiner Tante auf jeden Fall habe ich schon so ein bisschen Vorwürfe, aber es ist halt irgendwo ja meine Mutter. Mhm. Das stimmt so. Sie stand wohl immer mit meiner leiblichen Mutter im Briefkontakt und hat ja auch Fotos von mir regelmäßig geschickt und sowas. Und deswegen habe ich auch gesagt, ja, man hätte ihm auch mal was sagen können. Finde ich aber allerdings die hatten auch halt nie den richtigen Zeitpunkt. Ja, aber die wusste doch sicher, dass deine leibliche Mutter zu Besuch kommt, ne? Oder wusste ja, die das? Ja, das hatten die dann abgesprochen, weil meine leibliche Mutter dann irgendwann da. Da haben sie dich aber überrumpelt. Also das hätte man schon mit einem Gespräch ankündigen können, finde richtig, ich. Richtig, ja. Denke ich auch. Das Verhältnis jetzt zu deiner Tante, deine Mutter, Tante, Tante, Mutter, ist das nach wie vor dennoch herzlich? Schon, ja. Aber es ist halt irgendwie doch komisch geworden. Anders geworden. Nicht. Das kann man nicht so richtig in Worte fassen. Könntest du dir denn vorstellen, zu deiner Mutter, deiner leiblichen Mutter, richtigen Kontakt aufzubauen? Also wir haben jetzt regelmäßigen Kontakt seit diesem Gespräch. Sie war dann einen Monat in Deutschland. Amy, meine Sendung ist gleich vorbei, sehe ich gerade. Ich muss leider abbrechen. Ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Ja, okay, in der Technik Malte E-Mails. Morgen sind wir wieder da. Ein Radio 1 Live. Bis dahin. Tschüss.